Einen besseren Ausgangspunkt als unsere Schamanin kann es kaum geben. Denn diese ist eine durchaus janusköpfige Gestalt. Eines ihrer beiden Gesichter blickt tief in die Vergangenheit zurück. Sie ist, wenn man so möchte, die ideale Personifizierung der animistischen Weltsicht. Die Meisterin all der Beziehungen zwischen Menschen untereinander und zu allen Personen nichtmenschlicher Gestalt. Ihr zweites Gesicht aber weist Richtung Zukunft. Denn mit Schamanen beginnt im Mesolithikum die Geschichte der Spezialisten, der Experten. Und das bedeutet auch der Abhängigkeiten, der ungleich verteilten Ressourcen und der Macht über andere. Der Zugang zu jenen Mächten, die als lebensbestimmend gelten, wird beschränkt. Es kann nicht mehr jeder mit den Geistern und später Göttern kommunizieren. Gerade in existenziell wichtig erscheinenden Bereichen des Lebens haben die Menschen ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. In der auf das Mesolithikum folgenden Welt der Ackerbauern, dem Neolithikum, lösen sich die alten Gruppenbeziehungen auf. Einmal, weil die Menschen nun an Grund und Boden gebunden sind und die neue Nahrungsmittelproduktion die Bevölkerung explodieren lässt, was zu Konkurrenz um Ressourcen, zu Konflikt in neuen Dimensionen und Krieg führt. Einmal auch, weil nun Eigentum in Gestalt von Vorräten und Land die Existenz sichert und beschützt und gegebenenfalls verteidigt werden muss. Dazu behält man die Söhne vor Ort. Die Frauen müssen in fremde Familien heiraten und verlieren ihre alten Netzwerke. Für Männer wird es zentral, das Eigentum an die Söhne weiterzuvererben. Hier wird die Einbahnstraße Richtung Patriarchat eingeschlagen, das uralte Gleichgewicht der Geschlechter zerstört. Um die neuen Ansprüche auf Land und Eigentum zu legitimieren, wird der Ahnenkult forciert. Wir haben das im Kontext erster Siedlungen im Mesolithikum beobachtet. Die Ahnen wachen nun über die neuen Regeln und spenden Macht. Und so, wie die Menschen ungleicher werden, werden auch die Ahnen ungleicher. Die Menschen müssen mächtige Menschen kennen, erst dann können sie sich mächtige Gottheiten vorstellen. Wir erinnern uns an die grundlegende Studie von Peoples und Co. Ahnenkult wie Götter sind recht späte Erfindungen der Menschheit. Wo Landwirtschaft intensiv betrieben und Besitz angehäuft wird, öffnet sich die soziale Schere immer weiter. Neue Herrschaftsformen entstehen, bald formieren sich erste Staaten, deren Herrscher begründen ihre Macht als Günstlinge der Götter. Es entsteht etwas, das man nur als Herrschaftsreligion beschreiben kann. Thron und Altar schmieden ihre verhängnisvolle Allianz.